Manchmal hat man den Eindruck, dass Clint Eastwood in seinen alten Jahren so etwas geworden ist wie ein Don Quixote, der gegen die Windmühlen kämpft. Ein guter Mensch. Und damit wären wir bei den Filmen der Woche. Hannelore Haider ist Clint Eastwood, der in diesem Film Regie geführt hat und auch mitspielt in Gran Torino. So etwas wie ein guter Mensch? Na, erstmal kommt er uns überhaupt nicht so entgegen, ganz im Gegenteil. Er ist ein sehr verbitterter Mann, ein Mann, der ein Hagestolz, der völlig isoliert und alleine lebt und mit großem Abscheu beobachtet, was in der Welt um ihn herum passiert und das in wirklich rassistischen Ausbrüchen auch deutlich zum Ausdruck bringt. Es ist ein Mann, der die übelsten Schimpfworte für alle nationalen Minderheiten in den Vorgärten der Gegend findet und alles andere als sympathisch. Clint Eastwood macht das zwar mit einer leisen Ironie. Clint Eastwood nimmt man natürlich diesen bösartigen alten Mann so recht nicht ab, aber er meint es schon ernst. Aber wie wird er denn dann doch irgendwie zu einem Guten? Er hat Prinzipien, er hat Grundsätze und er sieht diese Grundsätze selbst bei Menschen verletzt, die ihn eigentlich nichts angehen wollen. In seiner Nachbarschaft, da wohnen sehr viele Asiaten und da gibt es zwei Kinder der Nachbarn, die versuchen sich aus diesem, ja auch da sehr gewalttätigen Milieu herauszuhalten und er sieht, sie schaffen es nicht. Und er bringt sich nochmal voll ein und zwar so, wie er es gelernt hat. Er ist ein alter Koreakriegsveteran. Er hat Probleme immer nur mit Gewalt und mit auch verbaler Brutalität gelöst. Und er denkt, das funktioniert diesmal auch so, funktioniert aber nicht mehr. Es ist schon ein ziemlich bitterer, realistischer Blick, den Clint Eastwood da auf die Welt um sich herum wirft. Auch sehr zornig, habe ich das Gefühl, wie er das dann immer schafft, es in einem Helden zu kristallisieren, der trotzdem uns berührt, den wir sympathisch finden, dem wir nachspüren wollen, warum er so ist, wie er geworden ist. Das ist seine große Kunst. Das tut er mit außerordentlicher Einfachheit, mit großer Klarheit und natürlich mit seiner begnadeten Präsenz. Also ist er im Mittelpunkt und überstrahlt alle. Außer den zwei sehr jungen Asiaten, nämlich seinen Nachbarskindern. Das sind schon zwei Schauspieltalente. Natürlich kennt man die Namen nicht. Aber es ist auch sehr gut beobachtet von Clint Eastwood. Also er hat sich wirklich in das Milieu begeben. Es ist ein fremdes Drehbuch. Es ist nicht sein Film. Er als Regisseur und Schauspieler, ja, aber es ist ein fremdes Drehbuch. Es ist schon sehr genau gezeichnet und es haben sehr wohl, zum Beispiel auch so eine Pfarrerfigur, es haben auch andere Figuren Platz neben ihm. Sonst würde das alles auch nicht so wahrhaftig wirken. Von Clint Eastwood nach Frankreich, beziehungsweise zu einer deutsch-französischen Koproduktion. Und ich gebe zu, der Titel, der macht mir einfach Angst. 35 rum, da wäre ich jedenfalls schon an einer Alkoholvergiftung gestorben. Die 35 rum, der sehr fremdartige, merkwürdige Titel. Am Schluss des Filmes wird es eingelöst. Es handelt sich wirklich um 35 Gläser rum und eine Wette. Es ist ein Film aus Frankreichs Vorstädten, aus einer Vorstadt von Paris, aus einer Straße. Es ist ein ganz kleiner Ausschnitt, Rue de la Guadeloupe. Und die Bewohner sind in der Tat alle schwarz und kommen offensichtlich, sind alles Immigranten, kommen aus Afrika, der Karibik. Und es ist keine dieser gewalttätigen, hysterischen Geschichten, die wir da oft sehen. Es sind alles Menschen, die sich eingerichtet haben. Ein Vater lebt mit seiner Tochter, sie studiert offensichtlich Politologie. Es gibt so eine heimliche Verehrerin des Vaters, eine Frau, die Taxi fährt. Es gibt einen etwas schrulligen Nachbarn. Sie haben sich alle eingerichtet und das ist so ein sehr ruhiger, gemütlicher Film, den man sehr gern zusieht. Aber irgendwie denkt man, es muss doch mal was passieren. Und es passiert immer am Rande, es sind kleine Erschütterungen, aber man merkt eben doch, es ist eine fremde Welt und so sehr sich die Bewohner auch anpassen, so sehr sie auch so einen gewissen Lebensrhythmus mit den Franzosen gefunden haben, es hängt immer alles am seidenen Faden und das ist sehr sympathisch, sehr freundlich und sehr ruhig erzählt, ein außerordentlich schöner Film. Ein schöner Film von Claire Denis, die übrigens am Sonntagmorgen im Radio-Feuilleton im Deutschlandradio Kultur zu Gast sein wird. Der dritte Film im Bunde Marley und ich. Wer ist ich und wer ist Marley? Ich ist der Erzähler, es ist eine Romanverfilmung. Ein Journalist hat sein Leben mit seinem Hund, Marley ist der Hund, aufgeschrieben. Der Film, der hier hält diese Erzählstruktur bei. Also wir sehen einen jungen Mann und eine junge Frau, die Liebe ist groß, alle sind glücklich, nur sie haben noch ein bisschen Angst vor dem Kinderkriegen, also wird ein Hund angeschafft, damit sich die Frau um was kümmern kann. Es ist eigentlich eine sehr simple Geschichte und die lebt, steht und fällt eigentlich mit diesem Hund. Es ist aber kein Lassie-Film. Der Hund spielt nicht die einzige und Hauptrolle in dem Film, obwohl er die absolute Sympathiegestalt ist. Es wird praktisch das Leben nach der Heirat mal erzählt, was ja selten ist in Hollywood. Meistens wird vorher abgeblendet. Es werden die Stresssituationen zwischen Kinderkriegen und Berufsalltag doch zumindest angerissen. Es ist also ein Film, der weiß Gott nicht sonderlich in die Tiefe geht, aber mal ein bisschen anders so eine romantische Beziehungsgeschichte erzählt. Und der Marley, das sieht man jetzt auch überall in der Fernsehwerbung, dominiert schon ziemlich diesen Film. Das ist ein wüstes Wesen, ein absolut unzubeendigendes Wesen, das da alles zerstört, was normalerweise einer amerikanischen Familie heilig ist. Also eine Komödie mit einem Tier, mit einem Vierbeiner in der Hauptrolle. Wer Spaß Apropos, an sowas hat. Was für eine Hunderasse ist es? Es ist ein Labrador. Und als Welpe ist er natürlich absolut süß. Und dann wächst er sich zu so einem Pferd aus, das alles umrammt, was in seinem Weg steht. Das heißt, demnächst werden die Züchter von Labradoren wieder viel zu tun haben. Denn wenn dieser Film, der ja in Amerika über Weihnachten so erfolgreich war, hier in die Kinos kommt, dann wünschen sich demnächst alle einen Labrador. Drei Filme hat Hannelore Haider für Sie ausgesucht, Gran Torino von Clint Eastwood, 35 Rum von Claire Denis und Marley und ich von David Frankel. Small.